Erst danach kehrten wir um und brachen auf in Richtung der Wüste zum Schilfmeer, wie Gott es uns befohlen hatte. Wir waren schon lange Zeit um das Gebirge Seir herumgezogen, zweiter da sprach Gott zu mir, dritter, ihr seid lange genug um dieses Gebirge gezogen. Geht jetzt nach Norden. Vierter, gib dem Volk diesen Befehl, ihr werdet durch das Gebiet eurer Brüder, der Nachkommen Esaus, ziehen, die in Seir wohnen. Sie werden Angst vor euch haben, aber seid vorsichtig, fünfter, dass ihr keinen Krieg mit ihnen beginnt. Denn ich werde euch keinen einzigen Teil ihres Landes geben, weil ich das Gebirge Seir den Nachkommen Esaus als Besitz gegeben habe. Sechster, ihr sollt ihnen Essen für Geld abkaufen, damit ihr etwas zu essen habt. Und ihr sollt auch Wasser für Geld von ihnen kaufen, damit ihr etwas zu trinken habt. Siebter, denn Gott, dein Herr, hat dich bei allem, was du getan hast, gesegnet. Er hat sich um dich gekümmert, als du durch diese große Wüste gezogen bist. 40 Jahre lang war Gott, dein Herr, mit dir, und es hat euch an nichts gefehlt. Achter, als wir dann von unseren Brüdern, den Nachkommen Esaus, die in Seir wohnen, weiterzogen und den Weg durch die Wüste von Elat und Ezion-Geber verließen, marschierten wir weiter in Richtung der Wüste Mob. Neunter, da sprach Gott zu mir, greife die Moabiter nicht an und beginne keinen Krieg mit ihnen. Denn ich gebe dir nichts von ihrem Land als Besitz, weil ich den Nachkommen Lots als Eigentum gegeben habe. Zehnter, früher wohnten dort die Emiter, und sie waren ein großes, starkes Volk, so groß wie die Enakiter. Elfter, man sah sie auch als Rephaiter an, genau wie die Enakiter. Die Moabiter nannten sie Emiter. Zwölfter, früher wohnten in Seir die Horiter. Die Nachkommen Esaus ließen sich dort nieder, nachdem sie die Horiter vertrieben und vernichtet hatten. Das war genau wie die Israeliten es mit dem Land taten, das Gott ihnen als Besitz gab. 13. Brecht jetzt auf und überquert den Bach Saret. Und wir überquerten den Bach Saret. 14. Wir waren 38 Jahre unterwegs, von Kadesbarnea bis zur Überquerung des Baches Saret. In dieser Zeit waren alle Männer, die kämpfen konnten, aus dem Lager gestorben, wie Gott es ihnen geschworen hatte. 15. Gott selbst hatte dafür gesorgt, dass sie alle im Lager starben, bis auf den letzten Mann. 16. Als alle Männer, die kämpfen konnten, aus dem Volk gestorben waren, 17. sprach Gott zu mir, 18. Du bist jetzt dabei, durch das Gebiet der Moabiter, durch Ar, zu ziehen. 19. Du wirst nahe an die Ammoniter kommen. Greife sie nicht an und beginne keinen Streit mit ihnen. Denn ich werde dir nichts von ihrem Land als Besitz geben, weil ich es den Nachkommen Lots als Eigentum gegeben habe. 20. Dieses Land wird auch als Land der Rephaiter angesehen. Früher wohnten dort Rephaiter, und die Ammoniter nannten sie Samsummiter. 21. Sie waren ein großes, starkes Volk, so groß wie die Enakiter. Aber Gott vernichtete sie vor den Ammonitern, so dass diese ihr Land einnehmen und sich dort niederlassen konnten, bis heute. 22. Das tat er auch für die Nachkommen Esaus, die in Seir wohnen, als er die Horiter vor ihnen vernichtete. So konnten sie deren Land einnehmen und sich dort niederlassen, bis heute. 23. Auch die Aviter, die in Dörfern bis nach Gaza wohnten, wurden von den Kaftoritern vernichtet, die aus Kaftor kamen, und diese ließen sich dann an ihrer Stelle nieder. 24. Brecht jetzt auf und überquert den Fluss Arnon. Siehe, ich gebe dir Sihon, den Amoriterkönig von Heschbon, und sein Land in deine Hand. Beginne, das Land einzunehmen und führe Krieg gegen ihn. 25. Von jetzt an werde ich alle Völker unter dem Himmel dazu bringen, Angst und Schrecken vor dir zu haben. Wenn sie von dir hören, werden sie zittern und sich fürchten. 26. Dann schickte ich von der Wüste Kedemot aus Boten mit einer friedlichen Botschaft zu Sihon, dem König von Heschbon. 27. Ich möchte durch dein Land ziehen. Ich will nur auf der Hauptstraße bleiben und nicht nach rechts oder links abbiegen. 28. Verkaufe mir Essen für Geld, damit ich etwas zu essen habe, und gib mir Wasser für Geld, damit ich etwas zu trinken habe. Ich bitte nur darum, dass wir durchziehen dürfen, 29. Wie es mir auch die Nachkommen Esaus, die in Seir wohnen, und die Moabiter, die in Ar wohnen, erlaubt haben. So können wir über den Jordan in das Land ziehen, das Gott, unser Herr, uns geben will. 30. Aber Sihon, der König von Heschbon, wollte uns nicht durchziehen lassen. Denn Gott, dein Herr, hatte ihn stur und hartnäckig gemacht, damit er ihn dir ausliefern konnte, wie es heute geschehen ist. 31. Da sprach Gott zu mir, sieh, ich habe dir Sihon und sein Land bereits gegeben. Beginne jetzt, sein Land einzunehmen und es zu besitzen. 32. Als Sihon dann mit seinem ganzen Heer auszog, um uns bei Jahaz anzugreifen, 33. gab Gott, unser Herr, ihn in unsere Hand, so dass wir ihn, seine Söhne und sein ganzes Heer besiegten. 34. Damals nahmen wir auch alle seine Städte ein und vernichteten in jeder Stadt alle Männer, Frauen und Kinder. Wir ließen niemanden am Leben. 35. Nur das Vieh und die Beute aus den Städten, die wir eingenommen hatten, nahmen wir für uns. 36. Von Aroer am Ufer des Flusses Arnon und von der Stadt im Tal bis nach Gilead gab es keine Stadt, die wir nicht einnehmen konnten. Gott, unser Herr, gab uns alles. 37. Nur das Land der Ammoniter ließest du in Ruhe, alles am Fluss Jabbok, die Städte in den Bergen und alles, was Gott, unser Herr, verboten hatte.